In den Kriegsgefangenenlagern von Lunjowo und Krasnogorsk unterhielt der Sender des Nationalkomitees Außenstellen. Dort sprach Ende 1944 der evangelische Pfarrer und Leutnant Lothar Lösche mit verwundeten deutschen Kriegsgefangenen. Lösche gehörte im Januar 1945 als Frontbeauftragter des Nationalkomitees zu der sowjetischen Division, die Auschwitz befreite. Sie hören den Beauftragten des Nationalkomitees Freies Deutschland, Leutnant Lösche, evangelischer Pfarrer aus Lauter in Sachsen, im Gespräch mit verwundeten deutschen Kriegsgefangenen in einem russischen Frontlazarett. Kameraden, ich freue mich, dass wir uns einmal persönlich unterhalten können. Nun, Kamerad, was haben Sie für eine Verwundung? Ich sehe, Sie tragen den rechten Arm in der Binde. Ja, ich habe einen Granatsplitter in den Arm bekommen. Es sind aber, Gott sei Dank, nur Fleischwunden. Und wie geht es Ihnen jetzt? Ach, es geht schon wieder ganz gut. Ich denke, dass ich schon bald wieder aufstehen kann. Wir werden ja hier ganz gut gepflegt. So habe ich mir das in Russland nicht vorgestellt. Ich wurde gleich bei der Gefangennahme von einem russischen Sanitäter verbunden und am nächsten Tag lag ich schon im Lazarett. Man sollte nur nach Hause schreiben können, gerade jetzt zu Weihnachten, und dass ich noch lebe. Das will ich gern für Sie tun. Wie heißen Sie? Obergefreiter Paul Lexig. Und wo sind Sie zu Hause? In Schwan, Mecklenburg, Wiendorfer Weg. Also wird gemacht. Und an wen wollen wir schreiben? An meine Frau, Hilde Lexig. Na schön. Und wie heißen Sie, junger Freund, hier im Bett nebenan? Obergefreiter Rudi Reusch. Was fehlt Ihnen denn? Herr Leutnant, ich habe einen Durchschuss durch den rechten Fuß und am Oberschenkel und am linken Schulterblatt. Sind aber alles glatte Durchschüsse und ich kann schon wieder etwas gehen. Wo sind Sie verwundet worden? Bei den Kämpfen am Dugla-Pass in den Karpaten am 16. September. Ich lag zuerst 7 Tage in einem russischen Hauptverbandsplatz. Dann wurde ich mit einer Sanitätskolonne ins Lazarett gebracht. Dort lag ich 7 Wochen. Dann kam ich hierher. Wie ging es Ihnen in den Durchgangslazaretten? Prima, Herr Leutnant. Ich bekam überall dieselbe gute Verpflegung und Behandlung wie die russischen Soldaten. Nun, und wie verläuft eigentlich so ein Tag hier im Lazarett? Früh 9 Uhr gibt's Frühstück. Dann kommt der Chefarzt oder die Ärztin zur Visite. Um 2 Uhr ist Mittagessen. Dann machen wir meistens Bettruhe. Nachmittags spielen wir Schach und Dame oder wir unterhalten uns. Manchmal erzählen wir uns auch gute Witze. Nach dem Abendbrot singen wir stets bis zum Schlafengehen deutsche Volkslieder. Das ist schön, dass ihr unsere deutschen Volkslieder singt. Bald werden wir sie hoffentlich wieder in der Heimat singen. Dann aber mit unseren Lieben zusammen. Um zu demonstrieren, dass es verwundeten deutschen Kriegsgefangenen in den sowjetischen Lagern gut gehe, brachte der Sender des Nationalkomitees kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs mehrere Aufnahmen, in denen die Kriegsgefangenen deutsche Volkslieder sangen. Sie hören den Chor verwundeter deutscher Kriegsgefangener in einem russischen Frontlazarett. Es singen Feldwebel Emil Schlien, Reserve Grenadierbataillon 455, 2. Kompanie. Unteroffizier Julius Putzler, Grenadierbrigade 1135, 2. Bataillon, 7. Kompanie. Unteroffizier Hilmar Kunz, Grenadierbrigade 1135, 2. Bataillon, 5. Kompanie. Obergefreiter Johannes Falk, Grenadierbrigade 1135, 2. Bataillon, 7. Kompanie. Sanitätsgefreiter Georg Kranz, 371. Infanteriedivision, 2. Sanitätskompanie. Obergrenadier Kurt Pott, Heerespionierschule Süd, 36070. Grenadier Erich Herrlitze, Reserve-Grenadierbataillon 192, 4. MG-Kompanie. Grenadier Kurt Just, 16. BD, Panzergrenadierregiment 79, 1. Bataillon, 3. Kompanie. Der Chor singt das Marschlied »Ich bin ein freier Wildbrettschütz« unter der Leitung von Leutnant Lothar Lösche, Kompanieführer der 7. Kompanie, Regiment Lemberg, Infanteriedivision Generalgouvernement. Ich bin ein freier Wildbrettschütz und hab ein Waldrevier. Ich bin ein freier Wildbrettschütz und hab ein Waldrevier. So weit die braune Heide reicht, gehört das Jagen mir. So weit die braune Heide reicht, gehört das Jagen mir. Heide Marie, wenn wir am Rhein marschieren,